Kundgabe 4383. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.07.1948. Gegenwart Gottes. Liebe. Gottes Wort. Mein Wirken an euch muss euch Beweis sein, dass ich euch nahe bin, dass ihr euch meine Gunst errungen habt und dass ich euch ein Zeichen gebe, auf dass ihr euch dessen bewusst seid. Nichts aber ist ohne Sinn und Zweck, was geschieht, sondern allem liegt tiefste Weisheit zugrunde. Also muss auch mein Wirken an euch einem bestimmten Zweck entsprechen. Der Zweck aber muss euch auch klar sein, ansonsten ihr an meiner Gnadengabe achtlos vorübergehen würdet, also mein Wirken ohne Erfolg für euch wäre. Ich trete euch selbst so nahe, dass ihr meine Gegenwart spüret. Ihr dürfet Einblick nehmen in meinen ewigen Heilsplan. Ich gebe euch Kenntnis über mein Walten und Wirken. Ich vermittle euch tiefstes Wissen. Ich unterweise euch ständig und bringe also meine Liebe zu euch zum Ausdruck. Ich bin immer bereit für euch und äußere mich, so wie ihr meine Liebegabe begehrt. Ihr aber nehmet dieses größte Wunder, mein Geschenk, das meine Liebe euch bietet, in Empfang wie eine Selbstverständlichkeit. Ihr höret also wohl mein Wort, spüret aber nicht die Kraft, weil ihr von meiner Liebe nicht berührt werdet, wie sie von euch empfunden werden soll. Ich trage euch meine Liebe immer wieder an, doch ihr erwidert sie nicht in dem Maße, wie ich es verlange. Ihr bleibt mir viel Liebe schuldig und werdet darum auch nicht die Seligkeit der Liebe empfinden, die aber euer Anteil wäre, die ich euch bereiten möchte. Und dennoch bleibe ich euch nahe, weil ich euch nicht aufgebe und eure Liebe zu gewinnen trachte. Und so werdet ihr mich ständig bereit finden, so ihr mich rufet. Ihr werdet ständig mein Wort empfangen, so ihr es begehret. Und ihr werdet auch meine Liebe empfinden dürfen, so ihr mir eure Liebe schenket, so ihr durch Liebetätigkeit euch mir verbindet und so also mir gleichsam den Tribut zollet, den ich verlange, so ihr mir euer Herz entgegenbringet, auf dass ich es in Besitz nehmen kann. Dann werdet ihr die Seligkeit erfüllter Liebe empfinden, und meine Nähe wird euch bewusst werden und euch beglücken, und euer Verlangen wird sich steigern, je mehr ich euch bedenke, mit dem Ausfluss meiner Liebe, mit meinem Wort, das ich ständig euch vermittle, weil ihr es benötigt, wollet ihr selig werden. Amen.